Seit Monaten wird über die äußerst erfolgreiche amerikanische Fernsehserie Homeland auch in den deutschen Feuilletons diskutiert. Ab Sonntag ist sie bei uns dann endlich auch in einem frei empfangbaren Sender zu sehen, bei Sat.1 dann nämlich. Und schon morgen kommt der Film Zero Dark Thirty in die deutschen Kinos. Letzterer ist, genau wie diese Fernsehserie, in den USA zwar sehr erfolgreich, hat aber vor allem auch heftige Diskussionen ausgelöst. Gezeigt wird hier die Jagd auf Osama bin Laden und die Rolle, die eine bestimmte CIA-Agentin dabei gespielt hat, alles angeblich sehr nah an der Realität. Beides, der Film und die völlig anders aufgebaute Serie, sagen eine Menge über den Zustand der amerikanischen Gesellschaft und die Bedeutung von Begriffen wie Heimat und Patriotismus aus. Und genau darüber wollen wir jetzt mit Anke Lewicke reden, Filmjournalistin und Kritikerin. Schönen guten Tag, Frau Lewicke. Guten Morgen. Beginnen wir doch mit dem Film, der morgen in die Kinos kommt, Zero Dark Thirty von Catherine Bigelow. Grundsatzfrage jetzt mal, warum braucht man eigentlich einen Film über diese Jagd auf Osama bin Laden? Das ist ja erstens noch nicht besonders lange her und zweitens, das haben wir ja fast in Wirklichkeit live erleben können mit Bildern. Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt, als ich gehört habe, dass Catherine Bigelow diesen Film drehen will. Und es gibt ja in diesem ganzen schrecklichen Desaster des Krieges, den Terror, nicht viel, was sich eindeutig als Erfolg oder Sieg verkaufen lässt. Und die Tötung von Osama bin Laden gehört zu den wenigen Erfolgsmeldungen. Und nun ist es ja so, dass es in Amerika immer diese Sehnsucht nach klassischen Heldengeschichten gibt. Und diese Sehnsucht bringt natürlich auch immer eine Aufteilung von Gut und Böse mit. Die braucht eben dieses Kino. Und das wird in diesem Film, geht es dann auch ein bisschen um Gut und Böse, aber letztlich wird das Ganze auch reduziert, weil der religiöse Konflikt geht ja weiter, der Krieg ist letztlich noch nicht zu Ende, aber wenigstens auf der Leinwand gibt es da mal einen klaren Triumph. Die Regisseurin Catherine Bigelow selber hat ihren Film, diesen Agentenfilm, der es ja vom Genre her ist, als die Anatomie einer Jagd bezeichnet. Was ist da anatomisch? Ja, das finde ich von der Machart, finde ich ihn ja dann zunächst auch ganz spannend. So Anatomie beinhaltet ja immer was Nüchternes, Distanziertes und das hat er auch. Wir verfolgen also über 10 Jahre hinweg die Arbeit einer CIA-Agentin, also die die Fährte von Osama bin Laden aufnimmt, die aber immer wieder ins Dunkle tappt. Also wir sehen sie eben rumreisen in Beirut, Afghanistan, in Militärcamps. Wir sehen sie aber auch immer wieder nächtelang vor dem Computer sitzen, wie sie versucht, Hinweise und Informationen zu verknüpfen. Also das ist dann auch eine ganz technische Arbeit. Wir sehen sie wieder stundenlang in Sitzungen bei der CIA, bei dem Militär und überall wächst eben der Druck, weil Bin Laden endlich gefangen werden muss. Und wir sehen aber genauso gut eben auch die lange Folterszenen. Also damit fängt der Film ja auch an. Und die haben dann auch etwas sehr Anatomisches. Ist es das, woran sich dann, ich habe es ja erwähnt, der Film wird in Amerika sowohl gefeiert als auch sehr intensiv diskutiert. Hat sich das daran entzündet? Ja, es geht gar nicht um die Darstellung der Folter, sondern es geht um die Darstellung ihrer Effizienz. Also der Verdächtige, der im Film tatsächlich am längsten gefoltert wird, sind ungefähr 15 Minuten. Der rückt dann auch mit einer Information heraus, die dann tatsächlich zu Osama bin Laden zu einem Kontaktmann führt. Aber diese eine eindeutige Information hat es gar nicht gegeben. Nun muss natürlich das Kino fiktionalisieren, verdichten und sonst was. Aber die große Frage ist eben, darf das Kino genau an dieser Stelle Geschichtsverfälschung betreiben? Und darüber gibt es eben diese große Debatte, die geht quer durch alle politischen Lager in Amerika. Also rechts, links und sogar der ehemalige Präsidentschaftskandidat John McCain hat sich zu Wort gemeldet. Der wurde in Vietnam selbst gefoltert und hat gesagt, das dürfte man eigentlich in einem Film nicht so zeigen. Die Folter hat nie zum Ziel geführt und das ginge eindeutig zu weit. Wie hat denn Catherine Bigelow selber darauf reagiert, auf diese Vorwürfe und die Debatte? Ja, erstaunlich erschüttert, also immer mehr. Also sie hat sich dann immer wieder auf ihre künstlerische Freiheit zurückgezogen, hat auch eben gesagt, dass sie ja eigentlich ordentlich recherchiert hat, wie auch in ihrem vorherigen Film, also sehr journalistisch vorhergegangen ist, aber sie führt, eigentlich geht es ja gar nicht um die richtige Debatte, da geht sie gar nicht drauf ein. Also weil es geht ja jetzt schließlich um eine demokratische Weltmacht, die sich eigentlich den demokratischen Grundrechten verpflichtet hat. Also Folter ist eigentlich nicht erlaubt. Und genau um diese Frage geht es in ihrer Diskussion nicht. Dieser Frage stellt sie sich eben nicht, sondern sie redet sich eben raus, Film darf fiktionalisieren. Und sie bezieht sich dabei auch immer wieder auf die amerikanische Filmgeschichte, eben auf diese großartigen Kriegsfilme, die immer wieder die Realität des Krieges gezeigt hat. Und das sagt sie, das macht sie auch. Was sie ja auch ganz eindeutig macht, das kann man, glaube ich, sagen, ohne zu viel über den Film zu verraten, man kann das immer bei jedem Film, man muss nicht selber lange darüber nachdenken, wer sind hier die Guten und wer sind hier die Bösen. Und das ist, glaube ich, auch ein Kernunterschied im Vergleich zu der Serie, über die wir reden wollen. Wobei, viele Menschen kennen sie ja nicht. Und wenn ich jetzt mal ganz, ganz wenig sage, dann ist das alles nicht klar. Denn wir haben es ja beide erwähnt, bei Zero Dark Thirty ist die Hauptperson eine CIA-Agentin, eine Frau, die es mehr oder weniger so gegeben hat. Auch darüber wird ja debattiert. Und bei Homeland, dieser Fernsehserie, ist eine der beiden Hauptfiguren ja auch eine Frau und das ist auch eine CIA-Agentin und die jagt auch Terroristen. Also irgendwie ja doch das Gleiche, oder? Nein, das ist überhaupt nicht das Gleiche, weil man könnte ja sagen, was Sie schon gesagt haben, einmal ist es die Anatomie. Und hier ist es eher die Psychopathologie. Es ist auch die Psychopathologie eines Landes. Also das fängt damit an, dass der Terror eben hier nicht in die Ferne projiziert wird, sondern der Terror ist nach Hause gekommen. Er sitzt auf einmal in diesen schönen amerikanischen Vorgärten zwischen den weiß gestrichenen Zäunen, den amerikanischen Flaggen, weil es geht um einen Helden, der lange Zeit in Gefangenschaft war, der ist wieder da. Der ist aber vielleicht jetzt zum Schläfer gewendet, ein Terrorist. Das vermutet zumindest die CIA-Agentin in diesem Film, die Carrie heißt. Und das Interessante an dieser Carrie ist eben wiederum, dass sie selbst manisch-depressiv ist. Das macht sie ganz angeschlagen und sie traut sich manchmal dabei selbst nicht. Und dann gibt es noch einen weiteren sehr spannenden Seiteneffekt, dass sie nämlich eine Seelenverwandtschaft zu dem Mann führt, den sie eigentlich verdächtigt, weil beide kennen sich mit der Kultur und der Ideologie des Feindes aus und das fängt damit an, dass beide eben Arabisch sprechen. Aber das Interessante ist ja, Sie haben ganz am Anfang erwähnt, Frau Lewicke, als wir über den Film sprachen, Amerika braucht und will diese Heldengeschichten, es geht um Helden. Es sind Hauptfiguren, die beiden, die Sie erwähnt haben in Homeland, aber Helden sind es nun beide nicht, ne? Ja, aber das ist ja vielleicht das Interessante, dass eben Amerika braucht immer Selbstbilder und diese Selbstbilder werden immer wieder auch vom Kino, von den Massenmedien projiziert. Und Amerika ist aber verunsichert und ich glaube, deshalb sind beide Serien und der Film jetzt so erfolgreich, weil es ganz unterschiedliche Selbstbilder sind. Also Catherine Bigelow wiederholt ja diese alten Selbstbilder, die klassische Kriegserzählung, der Held. Und hier sieht Amerika aber auf einmal in einem Zerspiegel und vielleicht fühlt sie sich diesem Zerspiegel ja auch auf einmal näher. Abgrund der Politik, Helden, die angeschlagen sind. Ein Land, und das finde ich ja auch ganz spannend in dem Film, der erste Angriff, den man sieht, ist ja ein Drohnenangriff in Afghanistan auf einem öffentlichen Platz, wo ja mit in Kauf genommen wird, dass Kinder umgebracht wird. Und dieser Befehl ging von dem amerikanischen Vizepräsidenten aus. Also man sieht hier ein Amerika, das ja letztlich mit denselben Waffen wie der Feind kennt. Man sieht ein Amerika, was völlig angeschlagen ist von der Paranoia. Und mittlerweile können sich natürlich auch Amerikaner damit identifizieren. Aber gleichzeitig brauchen sie natürlich auch immer noch die klassische Heldenerzählung. Aber das ist ja interessant. So eindeutig ist in dem Kinofilm, verteilt ist Gut und Böse, so überhaupt nicht verteilt ist es ja bei Homeland. Sie haben das Beispiel gebracht mit dem Anschlag in Afghanistan, der ganz wichtig ist. Aber auch die beiden Leute, man weiß ja, das darf man jetzt schon verraten, es gibt in Wirklichkeit schon zwei Staffeln, die in Amerika gelaufen sind. Eins kann man jetzt schon sagen, selbst am Schluss der zweiten. Es wird ja nie geklärt, wer wirklich gut und wer böse ist in dieser Serie. Ja, aber das ist doch das Spannende und vielleicht sind da die amerikanischen Serien schon in letzter Zeit immer viel weiter gewesen als das amerikanische Kino, weil sie natürlich auch die epische Breite haben, weil sie natürlich auch viel mehr Handlungsstränge aufmachen können. Also das wird dann in Homeland auch noch ganz spannend, weil der tiefste Abgrund ist letztlich die Politik in Washington. Also die Serie zeigt ja auch, wie aus diesem Kriegsheimkehrer, der ja eigentlich von der Politik überhaupt keine Ahnung hat, der soll dann auf einmal Vizepräsident werden, weil man denkt, auch mit seiner Vergangenheit, diese Publicity, damit kann man ja schließlich Werbung machen, aber er ist letztlich nur eine Marionette und man sieht eben diese ganze Korruption, die Zusammenarbeit von CIA, Politik, was dort vertuscht wird und diese ganze Vertuschung und Korruption geht natürlich auch auf die Beziehungen und Familien über, die dann einfach auch desolat sind und immer zerrütteter werden. Ist das Ganze eigentlich, weil bei dem Film, wir haben es ja schon gesagt, Sie haben es gesagt, von der Machart ist es ein klassischer Thriller, auch wenn es diverse Dinge gibt, die man besprechen muss. Dieser Serie kann man nicht unterstellen, gerade aus deutscher Sicht, sie sei von der Machart her klassisch. Ist die Serie neben all dem, was Sie erzählt haben, eigentlich auch spannend über diese Länge? Ja, das ist natürlich unheimlich spannend, weil wir ja eigentlich bis zuletzt nicht wissen, wer auf welcher Seite kämpft. Also man kriegt dann ja Hinweise, dass der Kriegsheld auf einmal, man sieht ihn beten, man sieht ihn eben den Koran holen und sonst was. Aber es dauert lange, bis sich so zusammensetzt, was ihm wirklich passiert ist. Und durch seine Perspektive sehen wir den Feind ja auch tatsächlich anders. Aber dann ist ja immer wieder die Frage, will er sich wirklich auf die Augenhöhe des Feindes begeben? Also wo bleibt seine eigene Moral? Also diese ganz moralischen, persönlichen Fragen werden auch gestellt. Und deshalb bleibt das so spannend. Nun ist der Film zurzeit trotz oder vielleicht wegen aller Diskussionen an der Spitze der US-Kinocharts. Da läuft er jetzt schon, weil ich bei uns kommt er morgen. Und Homeland, die Serie, fährt unglaublich gute Quoten ein. Aber wie passt das zusammen? Weil beide Dinge stehen doch für völlig unterschiedliche Amerika-Bilder eigentlich. Ja, das hatte ich ja eben schon versucht zu erklären. Ich glaube, dass Amerika mittlerweile in der Lage ist, sich wesentlich differenzierter wahrzunehmen und dass die Medien und diese Fernsehserie das eben auch zeigen. Also Amerika ist im Umbruch und ich finde das eben, das war in den 70er Jahren schon so, als es die ganzen Antikriegsfilme gibt durch Vietnam, wo sich die Bilderwelt geändert hat und die Bilderwelt ändert sich jetzt nochmal und sie ändert sich eben auch mit der amerikanischen Gesellschaft. Dankeschön. Die Filmkritikerin Anke Lebecke über das höchst unterschiedliche Bild, das zum einen ein aktueller Kinofilm und zum anderen die Fernsehserie Homeland von der amerikanischen Gesellschaft zeichnen. Man kann das beides jetzt bald auch endlich in Deutschland überprüfen. Der Film Zero Dark Thirty kommt morgen in unsere Kinos und die Serie Homeland wird ab Sonntagabend bei Sat.1 gezeigt. Da laufen dann immer zwei Folgen hintereinander und los geht es diesen Sonntag um 23:15 Uhr.